Bitter sind wundervoll Dinge, einsam in finsterer Nacht. Bitter sind Welten mit Zwinge, wartend auf stille Wacht. Kalt dürfen wir Gottes Wunder sehen, weil wir im Glauben ihn verstehen. Dürfen wir Gottes Wunder sehen, weil es verheißen hat. Stehen die Beter zusammen, glaubens mit Vollmacht am Thron. Mächtig dann lodern die Flammen, königlich ist ihr Lohn. Halt, dürfen wir Gottes Wunder sehen, weil wir im Glauben ihn verstehen. Halt, dürfen wir Gottes Wunder sehen, weil er's verheißen hat. Toben auch teuflische Kräfte, kennst du den nächtlichen Schrei? Beter tun Siegesgeschäfte, beten den Tag herbei. Halt, dürfen wir Gottes Wunder sehen, weil wir im Glauben ihn verstehen. Halt, dürfen wir Gottes Wunder sehen, weil das verheißen hat.